Krieg im strengen Winter. Wir haben einen sehr kalten Winter bekommen, wie er nur selten in Nordfrankreich vorkommt. Es liegt viel Schnee und es herrscht strenge Kälte. Da sich jetzt die Front beruhigt hat, werden nur 4 Maschinengewehre in der ersten Linie eingesetzt, aber die Bedienungen wieder auf 5 Mann erhöht. Weil wir nun dieses Mal auch in die erste Linie gehen, bekommen wir als 5. Mann einen älteren Landwehrmann. Er ist Ostpreuße, eine treue Seele. In der Kompanie wird er Papa Zolski genannt. Die Ablösung geht dieses Mal sehr flott vonstatten. Wir beziehen einen Gewehrstand am rechten Flügel des Abschnittes, den wir von Le Parc aus in einer Viertelstunde erreichen. Unweit rechts von uns liegt der Kreidefelsen. Am anderen Morgen fängt es an zu schneien. Bald liegt eine Schneedecke auf dem gesamten Trichtergelände. Die Stellung hat sich viel zu unseren Gunsten verändert. Es ist sehr viel gearbeitet worden. Es gibt auch noch genug zu tun, bis alles wieder richtig in Ordnung ist. Die Unterstände werden tiefer gelegt und ausgebaut. Wo diese zusammengetrümmert waren, werden neue Stollen in die Erde hineingetrieben. Der Drahtverhaugürtel wird erneuert und bedeutend verstärkt. Arbeitskolonnen schleppen dauernd Material. Alles ist auf den Beinen und schanzt. Ehe der Morgen dämmert, verschwinden die Arbeitstrupps nach Bapaume, wo sie den ganzen Tag ausruhen können. Wir dürfen abwechselnd schlafen und Posten stehen. Unseren Unterstand teilen wir mit einer Gruppe Infanteristen. Durch einen Unfall werden von dieser 3 Mann verwundet. Beim Schanzen sind sie unbemerkt auf Handgranaten gestoßen, die damals im Schlamm versunken waren und nicht gesehen wurden. Nun hat jemand den Stiel einer solchen auseinandergehackt, dadurch ist sie krepiert. Schneeflocken wirbeln langsam herunter. Es ist günstig für uns. Der Schnee verdeckt die frische Erde und schützt die Stellung vor neugierigen Fliegern. Auch die Trümmer von Le Parc hat der Schnee barmherzig zugedeckt. Vereinzelt schlagen Granaten ein und erzeugen dunkle Flecken in der Winterlandschaft. Auf den ersten Graben schießt der Engländer mit 21 Zentimeter Granaten. Sie fallen in die Nähe unseres Unterstandes. Das ist nicht schön. Wenn auch die früher entstandenen Trichter über ihm zugeschüttet sind, hilft dies nicht viel, denn die schweren Granaten haben gewaltige Durchschlagskraft. Dabei schneit es immer tüchtig weiter, manchmal so stark, dass man kaum hindurchsehen kann. Dann fallen wieder die Flocken dünner, um sich schwebend und leise auf die Erde zu setzen. Nachts gehen Patrouillen hinaus. Die Leute haben Schneemäntel an und sind kaum von der Landschaft zu unterscheiden. Auch die Horchposten gehen in Schneemänteln nach vorn. Die Nacht ist sternenklar und kalt wie in der Heimat zur Winterszeit. Sie vergeht bei Schanzen und Postenstehen. Auf unseren Gewehrstand und auch auf die Postenstände haben sich Scharfschützen eingeschossen. Ein Posten ist gefallen durch Kopfschuss. Der Mann lehnte noch im Stand, als er schon tot war. Es wurde erst gemerkt, als er abgelöst werden sollte. John zischt dem nächsten Posten auch eine Kugel dicht am Kopf vorbei. Die da drüben schießen, wenn sich nur das Geringste zeigt. An dem Tag, an dem wir hier nachts abgelöst haben, war an unserem Stand schon ein Leutnant gefallen. Offiziere von Bataillon waren durch die Stellung gegangen. An unserem Gewehrstand wollten diese einen Blick über die Deckung werfen. Obwohl der dort stehende Posten den vorankletternden Leutnant auf die Gefahr aufmerksam machte, schaute dieser ein wenig über die Brüstung. Im selben Moment peitschte ein Schuss und der Leutnant sank tödlich getroffen in den Graben. Kopfschuss. Der Bataillonskommandeur, der selbst dabei war, ließ sofort an die gefährlichen Stellen Warnungstafeln anbringen mit der Aufschrift »Vorsicht, Scharfschützen!« Nach und nach kommt wieder Ordnung in die Stellung. Der Graben ist annähernd 3 Meter tief und entsprechend breit. Postenstände und Schulterwehren sind gut eingedeckt. Auch der Draht für Haugürtel ist fertig. Von dem früheren war keine Spur mehr zu sehen. Jeden Abend gehen Patrouillen hinaus. Uns gegenüber liegt eine australische Division. Man merkt an der lahmen Gefechtstätigkeit, dass ihnen der Winter zu schaffen macht. Es sind immerhin 10 Grad Kälte. Für französische Begriffe ist das schon viel und schließlich auch für australische. Vielleicht 200 Meter hinter dem ersten Graben, wo sich das Gelände nach Le Par zusenkt, liegt ein Maschinengewehrnest. Die Besatzung hatte nachts gebuddelt und unvorsichtigerweise die frische Erde in die benachbarten Trichter geschüttet. Die dunklen Flecke heben sich von der an dieser Stelle noch unversehrt gewesenen Schneedecke ab. Dabei gehen die Leute auffällig ein und aus. Einer Morgen die Stellung absuchender englischer Flieger hat das entdeckt. Jetzt wird die Stelle mit schwersten Kalibern bearbeitet. In dem gefrorenen Boden haben diese erhöhte Wirkung. Zum Glück schlagen vorläufig die Granaten noch einige Meter links von dem Stollen ein. Splitter und Erdklumpen werden bis in unseren Graben geschleudert. Jedenfalls wird es den darin Sitzenden nicht so einerlei sein, wenn dauernd der Stollen wackelt. Vielleicht sind sie das nächste Mal vorsichtiger. Wenn man länger in einer Stellung liegt, lernt man diese sehr gut kennen. Bei stundenlangem Postenstehen hat man Zeit, Beobachtungen zu machen. Man weiß den Stand der feindlichen Geschütze und man weiß, wohin jedes einzelne schießt. Man merkt sofort, wenn ein neues auftaucht und wenn andere eingezogen werden. Am Mündungsblitz erkennen wir, wenigstens bei Nacht, ob uns Gefahr droht. Wir wissen zum Beispiel sehr gut, dass, wenn in der Nähe halb links mehrere Blitze hintereinander aufzucken, man schleunigst die Köpfe herunternehmen oder, wenn man sich auf dem Weg befindet, im nächsten Trichter verschwinden muss, denn das sind die gefürchteten Flachbeingeschütze, deren Granaten in der nächsten Sekunde in beliebiger Richtung flach über das Gelände fegen. Sie sind schneller als der Schall. Den Abschuss hören wir immer erst, wenn die Granaten vorbei sind. Ihnen hat man deshalb den drastischen Namen Ratsch-Bumm gegeben. Zuckt ein Mündungsblitz zwischen den vor uns liegenden Baumskeletten, dann krepiert über dem Hohlweg bei Le Parc ein schweres Schrapnell. Und zuckt es rechts von der Baumgruppe, schlagen an der gleichen Stelle schwere Granaten ein. Ein schweres Geschütz steht halb rechts weiter im feindlichen Land drin. Sein Mündungsfeuer ist nur schwach sichtbar. Seine schweren Granaten gelten unserem Grabenteil. Meist schießt es am Tage, doch hat es auch schon des Nachts seine Brocken in die Nähe unseres Unterstandes geschleudert. So merkt man sich immer die Gefahrenquellen, die jeweils die Stelle bedrohen, an der man sich befindet, und die Wege dahin. Der Frontsoldat macht sich diese Erfahrungen zunutze und ist dadurch in der Lage, sich rechtzeitig zu sichern. Je länger man an der Front ist, desto mehr Erfahrungen sammelt man. Daher kommt es auch, dass die Kameraden, die schon länger an der Front sind, immer wieder durchkommen, während die Neulinge einen viel größeren Prozentsatz an Verlusten aufzuweisen haben. Es gehört allerdings auch ein wenig Glück dazu, wenn man immer so glimpflich davonkommt. Unser Unterstand ist ziemlich tief. Er hat 2 gut gesicherte Ausgänge. Auch haben wir einen Ofen darin, denn der Trinkbecher voll Rum, den wir jeden Tag bekommen, genügt nicht, die Glieder zu erwärmen. Der Ofen raucht, denn das Holz ist feucht. Der Rauch beizt uns die Augen wund. Aber es ist immer noch besser, als im kalten Loch zu liegen. Man kann sich wieder etwas erwärmen, wenn man durchgefroren vom Postenstand hereinkommt. Selbstverständlich muss darauf gesehen werden, dass Rauch oder gar Funkenflug den Unterstand nicht verraten. Wir bekommen jetzt auch täglich warmes Essen, das jeden Abend in Le Parc geholt werden muss. Eines Nachts beschießen wir eine sich heranpirschende englische Patrouille. Die Folge ist, dass am nächsten Tag der Engländer unseren Stand mit schweren Schrapnells belegt. Es sind die sogenannten schwarzen Säue. Sie krepieren mit knirschendem Krachen und hinterlassen eine pechschwarze, mit gelbem Schwefelrauch durchzogene Wolke. Sie haben eine starke Sprengwirkung. So vergeht ein Tag nach dem anderen und der letzte Tag ist auch bald herum. Heute Nacht werden wir abgelöst. Man freut sich schon im Stillen. Ist doch übermorgen auch der Weihnachtsabend. Doch sollten wir vorher noch ein trauriges Erlebnis haben. Das schwere Geschütz hatte wieder geschossen. Nachdem es aufgehört hatte, geht Papa Zolski austreten. Er hockt sich in einen Trichter hinter den Graben. Vom Postenstand aus rufe ich ihm noch ein Scherzwort zu, als er vorbeigeht. Da orgelt noch eine solche Granate heran. Sie musste ausgerechnet in den Trichter einschlagen, in dem Zolski sitzt. Thiel, der am Eingang des Unterstandes steht, eilt, nichts Gutes ahnend, gleich hin, findet aber nur den verstümmelten Kopf, einen Arm und ein Bein. Dieser Fall ist besonders tragisch, weil Zolski morgen in Urlaub fahren sollte. Der arme Mann war die ganzen Tage so hoffnungsfroh. Auf seinen Urlaub hatte er sich schon seit Wochen gefreut. Seine Frau und Kinder warten nun daheim vergeblich auf ihren Vater, denn er hatte ihnen schon von seiner Ankunft geschrieben. Anstatt ihres Vaters wird die Todesnachricht bei ihnen eintreffen. Und das wenige Tage vor Weihnachten. Als wir einige Stunden später abgelöst sind und nach Bapom wandern, trägt Thiel in einer Zeltplane die Überreste von unserem Papa Zolski. In Bapom besteigen wir die Fahrzeuge der Kompanie, die uns nach Bometz bringen. Als wir im Gehöft der Schreibstube absteigen, steht der Feldwebel da und will Zolski die Urlaubspapiere in die Hand drücken. Und als er nach ihm fragt, weist Thiel mit der Hand nach dem Bündel, das er soeben vom Wagen gehoben hatte. Der Feldwebel begreift. Sprachlos, die Mütze in der Hand, steht er vor den Überresten. Tränen rollen ihm übers Gesicht. Zolski ist beurlaubt zur großen Armee. Für immer. Übermorgen ist Weihnachten. Und wir haben das große Glück, dass das Fest in unsere Ruhetage fällt. Schon werden entsprechende Vorbereitungen getroffen. Das Kompanieschwein, das aber nur etwas über einen Zentner wiegt, soll als Weihnachtsbraten dienen. Der Küchenunteroffizier und Reimann nebst Thiel fahren zu diesem Zweck mit dem Schwein nach Combray in die Divisionsschlächterei. Man hätte es auch hier schlachten können, aber es fehlen die Apparate zum Wurstmachen. In der Schlächterei waren zur gleichen Zeit mehrere Schweine eingeliefert worden. Und so kam es, dass durch irgendeine Verwechslung unser Schwein über 2 Zentner wog, als es geschlachtet war. Wie die Sache vor sich gegangen war, hat mir Thiel nur im Vertrauen erzählt. In einer dazu hergerichteten Baracke feiert die Kompanie ihren Weihnachtsabend. Die Leute sitzen zu beiden Seiten einer langen Tafel und die Vorgesetzten an einem anderen Tisch. An dem einen Ende des Raumes ist ein Lichterbaum aufgestellt. Für jeden Mann steht ein Teller auf dem Platz, auf dem sich außer anderen Kleinigkeiten auch brauchbare Gegenstände wie Taschenmesser, Hosenträger, Zigarren und Zigaretten befinden. Ein von Sergeant Köhler eingedrillter Sängerchor singt ein Lied, während der Kompaniefeldwebel die Lichter des Baumes anzündet. Eine Ansprache erfolgt, in der von Weihnachten daheim und an der Front gesprochen wird und vom Frieden auf Erden. Trotz aller Bemühungen unseres Feldwebels, den Abend recht weihnachtlich zu gestalten, will jedoch in dem mangelhaft geheizten und rauchgeschwängerten Saal keine rechte Weihnachtsstimmung aufkommen. Die Leute sitzen schweigend an ihrem Tisch. Das Fest der Liebe passt nicht in diesen Raum und nicht in diese Gegenwart. Es wirkt alles kalt und oberflächlich, so konstruiert. Wie viel anders taucht doch das Weihnachten der Kindheit aus der Erinnerung auf, der Kindheit, der wir noch gar nicht so sehr lange entronnen sind. Ich fühle mich, obwohl ich inmitten meiner Kameraden sitze, verdammt einsam. Und den anderen Kameraden geht es nicht viel besser. Man sieht es an ihren Augen, dass sie mit ihren Gedanken ganz woanders als in diesem Raum weilen. Erst nachdem ein gemeinsames Weihnachtslied gesungen wird, als die Fleischportionen auf die Teller gelegt werden und die Kartoffelschüsseln auf der Tafel dampfen, wird es lebendiger. Neben dem Braten erhält jeder noch ein Stück Wurst, dazu einige Schrippen. Auch gibt es ein Kochgeschirr voll Bier pro Kopf. Als wir ausgetrunken haben, ist es bereits 22 Uhr. Wir müssen die Baracke räumen, denn draußen warten bereits die Kameraden einer anderen Kompanie, die auch noch Weihnachten feiern wollen. Anschließend wollten Werner, Thiel und ich in einer Kantine einkehren und unter uns sein. Es ist uns aber nicht möglich, überhaupt hineinzukommen, so voll ist es hier. Und als wir noch eine andere Kantine aufsuchen, ist es genauso. So gehen wir ein wenig enttäuscht die verschneite Dorfstraße entlang und landen schließlich in unserer Bude. Hier legen wir uns auf unser Lager und wickeln uns in die Decken, denn es ist ja so kalt. Thiel hat eine Kerze angezündet. Imme kommt auch und kriecht in sein Lager. So liegen wir nun stundenlang, erzählend, in der stillen, heiligen Nacht. Irgendwo an der Front rollt gegen Mitternacht ein Feuerüberfall. Am nächsten Morgen erwachen wir sehr spät. Es tut nichts. Der erste Feiertag ist vollkommen dienstfrei. Im Allgemeinen unterscheidet er sich in unserem Soldatendasein nicht von einem anderen Wochentag. Nur weil wir uns gerade in Ruhe befinden, können wir es uns so gemütlich wie möglich machen. In Stellung ist es an solchen Tagen gewöhnlich recht unruhig. Thiel hat von einem guten Freund Nachricht bekommen. Es hat sich herausgestellt, dass sich dieser zufällig in dem benachbarten Dorf Velu befindet. Thiel will ihn mit einem Besuch überraschen. Und ich soll mitkommen. Gleich nach dem Mittagessen machen wir uns auf den Weg dorthin. Der Ort liegt vielleicht 20 Minuten von hier. In Velu müssen wir am Bahnhof vorbei, wo gerade ein Transport Zivilbevölkerung verladen wird. Ein Weilchen schauen wir dem Betrieb zu. Es ist ein hartes Los für die, die es betrifft. Wiederum fallen Dörfer der Front zum Opfer, da sich ihre Räumung notwendig macht. Heute, am ersten Weihnachtsfeiertag, müssen die Leute ihre Heimat verlassen. Mit ihrer armseligen Habe werden sie in den kalten Güterwagen verstaut. Dazu sind es nur Greise, Frauen und Kinder. Frierend hocken die Gestalten in der Kälte neben ihren Sachen. Das ist kriegslos. Der Krieg ist hart, er kennt keine Ausnahmen. Der Franzose fügt sich leichter in sein Schicksal, als dies vielleicht der Deutsche tun könnte. Dem Deutschen würde es viel schwerer fallen, wenn er gerade am Weihnachtstag seine Heimat verlassen müsste. Fragt man aber einen Franzosen nach seinem Schicksal, so zuckt er die Achsel und antwortet: C'est la guerre. So ist der Krieg. Wir haben Thiels Freund gefunden und feiern zusammen Weihnachten. In einer Kantine haben wir uns zu einem Dauerskat niedergelassen. Ein Grammophon spielt ohne Unterbrechung auf ausgeleierten Platten Weihnachts- und andere Lieder, während die anwesenden Lanzer mitsingen. Da nicht viel Platten vorhanden sind, wird immer wieder von vorn angefangen. Dabei wird getrunken und geraucht, dass man vor lauter Qualm die Kameraden am Nachbartisch kaum erkennen kann. Ich muss immer an die frierenden Franzosen auf dem Bahnhof denken. Wo werden sie jetzt stecken? Der Tag und auch der Abend vergehen. Es ist schon spät, als wir drei aufbrechen. Das Grammophon spielt zum nun wohl 13. Male Argonnerwald, Argonnerwald, als wir die Kantine verlassen. Dann wandern wir beide durch die sternenhelle Winternacht nach Beaumetz. Am dritten Weihnachtstag müssen wir in erster Linie ablösen. Schon am Spätnachmittag machen sich die Gewehrbedienungen auf den Weg. Wir sollten eigentlich gefahren werden, aber die Leute wollen laufen. In einem Wagen würde man zu sehr frieren. So wandern wir nun mit unserem Gepäck frontwärts. Der Schnee knirscht unter den Füßen. Es ist so öde, unheimlich still und kalt. Eisig fegt der Wind durch die dürren Baumkronen der hohen Pappeln, die beide Seiten der Straße säumen, welche sich durch die verschneite Landschaft zieht. Es wird schon dunkel und Sterne funkeln am klaren Winterhimmel. Als wir Bapaume erreichen, hat sich die Nacht auf die Landschaft gesenkt. Wir laufen durch die leeren Straßen der arg zerstörten Stadt. Dann gehen die Bedienungen einzeln auf dem Wege nach Le Parc weiter. Manchmal schlägt eine Granate ein, Ab und zu dröhnt ein Abschuss durch die Stille. Bald sind wir in der Stellung. Geräuschlos und flott vollzieht sich die Ablösung. Wir sind wieder in der ersten Linie. So kommt es, dass wir Silvester in Stellung verbringen müssen. Die große Kälte hat die Gefechtstätigkeit lahmgelegt. Ruhe herrscht auf der ganzen Front. Die uns gegenüberliegenden Australier scheinen noch mehr zu frieren als wir. Die Tage vergehen, auch der letzte Tag des Jahres verläuft ohne große Tätigkeit der Geschütze. Die letzten beiden Stunden liegt sogar Friedhofsruhe auf unserem Abschnitt. Nur ganz links tobt ein Feuerüberfall. Punkt Mitternacht beginnen Geschütze zu schießen. Sie läuten das neue Jahr ein. Und in diesen Minuten wünschen wir uns gegenseitig weiter nichts als Gesundheit und Frieden, wie es sich in dieser Stunde viele Millionen Menschen wünschen werden. Frieden im neuen Jahr. 10 Tage Stellung, 5 Tage Ruhe. Das ist vorläufig unser Programm im neuen Jahr. Es ist noch kälter geworden. So kalt, wie es in Frankreich seit Menschengedenken nicht gewesen ist. Dazu liegt viel Schnee. Um uns vor Kälte zu schützen, ziehen wir alle möglichen Kleidungsstücke an, die wir besitzen. Die Gefechtstätigkeit ist stark eingeschränkt. Wohl platzt hier und da, wo die Engländer Verkehr vermuten, öfter eine Lage Schrapnells. Der erste Graben wird ab und zu mit schweren Kalibern bedacht, auch halt öfter einmal ein Gewehrschuss, wenn sich irgendwo etwas zeigt. Aber im Allgemeinen herrscht Ruhe. Uns gegenüber liegen immer noch die Australier. Auch in den Nachbarabschnitten ist es stiller geworden. Sogar der Hexenkessel bei Sayy scheint zur Ruhe gekommen zu sein. An einem Morgen muss ich einen Kasten Patronen in Le Parc holen. Der hart gefrorene Schnee knirscht unter den Füßen. Eisig weht der Nordost über das kahle Gelände. Ich grabe meine Hände tief in die Manteltaschen und wandere meinem Ziel zu. Die Front ist ruhig. Mein Weg führt durch die Trümmer von Le Parc. Hier haben die Granaten ganze Arbeit geleistet. Alles ist eingeebnet. Weder Balken noch Dachsparren sind zu sehen. Zum großen Teil ist das Holz in die Öfen der vielen Unterstände gewandert, die inzwischen hier wieder geschaffen worden sind. Einzelne Mauerreste stehen wohl hier und da. Alles Übrige verhüllt die dichte Schneedecke, soweit nicht Granaten von neuem die Erde aufgewühlt haben. Aus dem verschneiten Trümmerfeld ragen die zersplitterten Baumstumpen in den eisigen Wintermorgen. Und inmitten dieser Trostlosigkeit steht noch ein 3 Meter hohes Kruzifix. Der Leib des Gekreuzigten ist von Granaten herabgefetzt, nur kleine Teile hängen noch am Stamm. Seinen qualvollen Tod starben hier unzählige Menschen. Am Bataillonsunterstand empfange ich meine Patronen und ich mache mich sogleich auf den Rückweg. Die ruhige Stunde muss man ausnützen. Jederzeit kann das übliche Abstreuen des Geländes beginnen. Ich gehe deshalb einen Weg, der bald in einen Laufgraben einmündet. Die Sonne kommt langsam durch und drückt die Kälte noch mehr herunter. Kristallisch flimmert der Schnee. Durch das flotte Laufen werde ich bald warm. Den Stahlhelm habe ich vom Kopf genommen und die bequeme Mütze aufgesetzt. Der Graben ist an manchen Stellen etwas flach und auch vom Gegner einzusehen. An diesen Stellen muss man gebückt laufen. Solche Maßregeln lässt man aber außer Acht, wenn man sich sicher fühlt. Das sollte ich beinahe mit dem Leben büßen. Mir gellt auf einmal ein Schuss in den Ohren. Vor Schreck taumele ich an die Grabenwand. Die Kugel hat mir die Mütze gestreift und zerrissen. Das nennt man Glück. Einen Zentimeter tiefer und es wäre um mich geschehen gewesen. Auf dem Rest des Weges bin ich sehr vorsichtig. Den Stahlhelm stülpe ich wieder über die Mütze. Besser ist besser. Nun steht man wieder auf dem Postenstand und schaut durch den Grabenspiegel auf das gefrorene Trichterfeld. Ein großer, pelzgefütterter Mantel schützt den Wachestehenden vor der Kälte. Die Füße stecken in gefütterten Filzschuhen. Vom Gesicht sind nur Augen und Nase zu sehen, und doch friert man noch. 2 Stunden sind lang, wenn man sie auf dem langweiligen Postenstand verbringen muss. Wenn die Ablösung kommt, überlässt man ihr gern Mantel und Schuhe und verschwindet schleunigst in den warmen Schoß der Erde. Ein paar Schlucke Rum erwecken die Lebensgeister wieder, das heißt, wenn noch welcher vorhanden ist. Und weil es dem Gegner ebenso geht, liegt tagelang große Stille mit wenigen Unterbrechungen über dem Trichterfeld. Nur nachts steigen Gestalten aus den Gräben und wandern in der Stellung umher, um Nahrungsmittel und Materialien nach vorn oder auch Verwundete oder Tote nach hinten zu bringen. Steigt aber der neue Tag aus dem Wintermorgen, so wird es wieder still und die Stellung liegt wie ausgestorben. Wenn wir 5 Tage in der ersten Linie hinter uns haben, beziehen wir noch 5 Tage Reservestellung in 2. oder auch 3. Linie. Da brauchen wir nur nachts Posten zu stehen und können uns am Tage ausruhen. Schanzen ist in dem steinhart gefrorenen Boden nicht möglich, zudem sind auch die Unterstände tief genug und gut ausgebaut. So vergehen Tage und Wochen. Nach und nach werden die Lücken, die die Novemberkämpfe in die Mannschaften gerissen haben, wieder gefüllt. Es ist Ersatz aus Deutschland eingetroffen. Außerdem sind uns Leute von den Infanteriekompanien zugeteilt worden, die nun am Maschinengewehr ausgebildet sind. Ein großer Teil der Gewehre ist jetzt doppelt besetzt. Und so kommt es, dass die Gewehrbedienung Thiel einmal im Quartier bleiben darf, während die anderen Gewehrbedienungen der Kompanien in Stellung gehen. Es ist auch einmal ganz schön, wenn man der in Stellung gehenden Kompanie nachschauen kann. Im Ruhequartier ist es nicht so lebensgefährlich und man braucht auch nicht so sehr zu frieren. Die Fahrzeugwache, die hinten sonst von den Fahrern und Ordonnanzen gestellt wird, wollen wir gerne mitstehen. Zuerst ziehen wir um und zwar in einen schönen Raum neben der Schreibstube. Da ist nämlich ein Ofen drin. Hier wohnt es sich recht gemütlich. Am Tage gibt es allerlei Beschäftigungen. Wir müssen den Küchenleuten unter die Arme greifen und Holz hacken, Kartoffeln schälen, mit zum Empfang fahren und ähnliche Dinge. Wir tun es aber gern. Nachts sitzen wir in unserem warmen Stübchen. Wenn jeder 2 Stunden Posten steht, ist die Nacht herum. Für die übrigen Stunden haben wir Zeitvertreib genug. Bis Mitternacht sitzen wir gewöhnlich beisammen. Während im Ofen das Feuer prasselt, spielen wir Skat oder erzählen uns Geschichten aus der Heimat. Wir erzählen von Sitten und Gebräuchen, von Kirmesfeiern und Kranzreiten, von Maibaumsätzen und Hammelschießen. Jeder stammt aus einer anderen Gegend und jeder erzählt von seiner Heimat. Wir tauschen Erlebnisse und Streiche unserer Kindheit aus. Thiel gibt besondere Dinge zum Besten, wobei wir aus dem Lachen nicht herauskommen. Dazwischen singen wir ein Lied und rasch entfliegen dabei die Nachtstunden. Solche gemütlichen Stunden schätzen wir. Sie versetzen uns in schöne Zeiten zurück. Wir vergessen dabei ganz, was um uns ist. Wir vergessen allen Krieg samt seiner Unbill. Man vergisst, dass man überhaupt Soldat ist. Wenn die richtige Seite im menschlichen Gemüt zum Klingen gebracht wird, legt er alles Ruhe und Kriegerische ab. Sorgenlose Ruhestunden bringen immer eine angenehme Abwechslung in unser monotones Leben und sind für den Frontsoldaten eine Seligkeit. An diesen Tagen mussten wir aber eine unangenehme Entdeckung machen. Seit kurzem ist unsere Angora-Karte verschwunden. Eines Tages sehen wir sein schönes Fell, das man ihm über die Ohren gezogen hatte, drüben im Nachbargehöft zum Trocknen aufgehängt. Bald hat Thiel festgestellt, dass der Koch aus dem Nachbarhof der Täter gewesen ist. Ihm schwören wir Rache. Eine Gelegenheit dafür sollte sich gleich an einem der nächsten Abende bieten. An unseren Hof grenzt ein Schuppen des Nachbargehöftes, dessen Wand zu einem Teil nur aus einem Bretterverschlag besteht. Berner hat bei seinem nächtlichen Rundgang darin Licht gesehen und sich herangeschlichen. durch die Ritzen sieht er zu seinem Erstaunen, wie der Küchengeist das Fell unseres Angora-Katers in ein Stück Papier einwickelt und in einen Sack steckt. Schleunigst teilt uns Werner seine Beobachtung mit. Wir beschließen, diese Nacht das Fell zu holen. Als die Mitternachtsstunde so ziemlich herangekommen ist, gehen wir ans Werk. Erst lauschen wir einmal über die Hofmauer. Es ist nichts zu sehen und auch nichts zu hören. Entweder haben sie keine Wache stehen oder, wenn es der Fall wäre, scheint sie nicht auf ihrem Posten zu sein. Umso besser für uns. Thiel probiert mit der Beilpicke die Festigkeit der Bretter. Sie lassen sich sehr leicht abzwängen. Zwei von ihnen genügen und geben genug Raum, dass Thiel sich hineinzwängen kann. Immer steht auf einem Klotz und lugt in den Hof hinüber, damit wir vor Überraschungen gesichert sind. Thiel hat seine Taschenlampe mitgenommen. Werner, der auch mit hineingekrochen ist, hat bald den Sack gefunden. In dem Sack befinden sich nicht nur das Fell unseres Katers, sondern auch eine Portion Nüsse und Zigaretten, die sich der Mann gehamstert hatte. Da Thiel der Meinung ist, dass diese Gegenstände auch bloß anderen vorenthalten worden sind, werden sie ebenfalls mitgenommen. Uns hat man ja auch den Kater weggefangen und man hat uns auch nicht erst gefragt. Thiel legt noch auf den leeren Sack einen Zettel mit der Aufschrift: Der Teufel hat's geholt, weil du es auch geklaut hast. Die gelösten Bretter hängt dann Werner wieder an ihren Platz und klopft die Nägel mit einem Stück Holz hinein. Das Fell unseres Katers haben wir wieder. Wir wollen es dem Kompaniefeldwebel zum Geburtstag schenken. An einem der folgenden Abende müssen Werner und ich mit der Küche nach Bapaume fahren. Wir haben Patronen für zwei Gewehre, die in der Regelstellung bei Bapaume liegen, mitgenommen. Während die Küche jetzt bis Le Parc fährt, müssen wir die Patronen an Ort und Stelle bringen. Durch Einsetzen des Störungsfeuers können wir unseren Auftrag nicht in der gedachten Zeit ausführen und der Küchenwagen war genötigt, so schnell wie möglich aus dem gefährlichen Bereich zu kommen. Und während wir in Bapaume immer noch an einer Ecke auf den Küchenwagen warten, ist dieser längst über alle Berge. Die Straßen werden beschossen. Wir suchen Zuflucht in einer ehemaligen Mühle, in der die Reservebedienung liegt. Wir haben auch schon einmal 5 Tage in ihren Mauern verbracht. Hier herrscht eine ziemlich gehobene Stimmung. Wir werden mit Hallo empfangen, worüber wir höchst erstaunt sind. Zu unserer Überraschung erhält jeder von uns eine Flasche Wein in die Hand gedrückt. Die Leute haben nämlich ein Weinversteck ausfindig gemacht. Nachdem alles brennbare Holz der Mühle aufgebraucht war, kamen auch die Dielen an die Reihe. Zwischen diesen hatten annähernd 30 Flaschen Wein gesteckt. Es ist klar, dass wir beide diese Nacht in der Mühle bleiben, denn hier ist es urgemütlich. Nachdem wir gegen Morgen 2 Stunden geschlafen haben, wird es langsam Zeit, dass wir uns auf die Beine machen, sonst setzt man uns hinten auf die Verlustliste. Wir brennen unsere Pfeifen an und stapfen hinaus in den kalten Morgen, jeder mit 2 Flaschen Wein in der Tasche. Am Ausgang der Stadt erwischen wir einen Wagen vom Bataillon, der Material nach vorn gebracht hat. Wir steigen auf, lassen den Fahrer einmal kräftig trinken und dann geht es los. Am Straßengraben schneiden Lanzer einem frisch gefallenen Pferd die Schinken heraus. In gemütlichem Trab fahren wir weiter. Da pfeift es in der Luft, dann ein scharfer Knall, Schrapnells, die Pferde fallen in die Sielen, die Jagd geht die gefrorene Landstraße entlang. Hinter uns krachen Schrapnells.